Kapitel 5 Modalverben. Beispiel: Wir können nicht tanzen. Und du? Ich kann tanzen. Ich kann tanzen. Ich kann tanzen. Und jetzt sie. Wir können nicht tanzen. Und du? Ich kann tanzen. Wir müssen nicht arbeiten. Und du? Ich muss arbeiten. Wir wollen nicht fernsehen. Und du? Ich will fernsehen. Wir müssen nicht einkaufen. Und du? Ich muss einkaufen. Wir wollen nicht essen. Und du? Ich will essen. Wir sollen nicht viel sprechen. Und du? Ich soll viel sprechen. Wir dürfen hier nicht parken. Und du? Ich darf hier parken. Wir müssen nicht früh aufstehen. Und du? Ich muss früh aufstehen.